Ja, ich fürchte fast, dass meine Aufgabe überflüssig ist als Moderator, weil die Konfliktlinien vielleicht relativ deutlich liegen und ich nur dafür sorgen muss, dass man sich hier nicht prügelt. Aber verbal. Gleichwohl sind ja sehr unterschiedliche Begriffe ins Feld geführt worden und die einzelnen Thesen in sehr unterschiedlicher Form konturiert worden. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, wenn jetzt von euch nicht sofort Interventionsbedarf ist, dass ich nochmal versuche, das Ganze um eine Fragestellung vielleicht zu konzentrieren oder zumindest so ein Feld abzustecken, in dem man die verschiedenen Positionen ein bisschen verorten kann. Weil es mir eine Perspektive zu geben scheint, von der aus wiederum zunächst die Position gar nicht so verschieden scheinen. Es gab nämlich eine ganze Reihe von Bezugnahmen auf die bürgerliche Kultur, respektive auf das, was man so bürgerliche Kunst nennt, wo letztendlich die Frage daran hängt, wie man mit der bürgerlichen Kunst A umgeht und B, ob man überhaupt heute mit der bürgerlichen Kunst noch umgehen kann. Also ob das, was wir als bürgerliche Kunst in welcher Weise auch immer bezeichnen, überhaupt das ist, was es zum Beispiel im 19. Jahrhundert war. Nur um diese Begriffe kurz zu rekapitulieren. Zum Beispiel, Johannes Paul, du hast gesprochen davon, dass eine Auseinandersetzung mit der Hochkultur immer innerhalb der Hochkultur stattzufinden hat. Das eröffnet ja erstmal ein Problem, was wir, glaube ich, auch in allen vier Beiträgen hatten, nämlich, dass wir wahrscheinlich, wenn wir das von einer wie jetzt auch immer fragwürdigen linken oder emanzipatorischen Position aus diskutieren, hin und her springen zwischen der Verortung eben innerhalb des offiziellen, hochkulturellen Mainstream-Kunstfeldes und einer eigenen, lebenspraktischen, alltäglichen, subkulturellen, linken Dimension von künstlerischer Aktivität. Aber ich bleibe bei diesem Bereich der Hochkultur. Du hast, wie gesagt, die Auseinandersetzung mit der Hochkultur respektive Kunst innerhalb der Hochkultur passiert innerhalb der Hochkultur. Stefan, du hast gesprochen von Strategien, die zwar theoretisch völlig anders begründet sind, aber doch zwei Begriffe benutzt, die dazu meines Erachtens zumindest parallelisiert werden können, nämlich eben Besetzung und Aneignung. Ja, also dass es schon sozusagen nicht darum geht, einen Bereich links liegen zu lassen und etwas Eigenes zu etablieren, sondern man agiert und reagiert auf irgendetwas, was da ist und sich als Kunst oder Hochkultur deklariert. Ich glaube, dass deine Position zur bürgerlichen Kunst recht deutlich war. Ja, also wobei ich glaube, dass, das ist jetzt Aufgabe von euch, das auszudiskutieren. Aber ich will es trotzdem sagen, gar nicht mal als eigene Position, sondern weil mir das selber nicht klar geworden ist, inwiefern, also es wäre fast so eine Art formale Rückfrage, inwiefern du denn einen Begriff bürgerlicher Kunst überhaupt noch historisierst, abgesehen von dem Zivilisationsbruch Auschwitz respektive von dem, was durch 45 oder welches Datum man da auch immer nennt, gesetzt ist. Schließlich Kerstin, die ja sozusagen dann auch nochmal über diese Formulierung des über eben dieser Brechtsche Satz, man muss so radikal sein wie die Wirklichkeit, also über die Verteidigung der Realität, das Reale überhaupt, was hergestellt wird, sich auch verhält zum bürgerlichen Kunstbetrieb zwangsläufig, weil da ja Bestandteil dessen ist, was wir Wirklichkeit nennen, mit der wir uns auseinandersetzen, ob man das jetzt explizit macht oder nicht. Gleichzeitig kam da noch ein Begriff mit rein, der wiederum in großer Konfrontation steht, meine ich, zu dem, was Stefan expliziert hat und bei dem mir auch nicht so ganz klar ist, was der für eine Rolle spielt bei dir. Und diesen Begriff hast du gar nicht erwähnt, aber der scheint mir da mit reinzuspielen, nämlich der Begriff der Utopie. Also du hast es erwähnt damit, auf der einen Seite immer zu sagen, falsches Leben, und auf der anderen Seite zu unterstellen, es gäbe eine Wahrheit, die man ansprechen kann, oder irgendwie ein Horizont objektivierbarer Zukunft. Das scheint mir ja zu liegen in dieser Problematik des Utopischen. Also sozusagen rückgebunden an das, was Kerstin gesagt hat, woher nimmt man denn, wenn es darum geht, so radikal zu sein wie die Wirklichkeit, woher nimmt man denn die Gewissheit, dass der Weg der Radikalisierung der Realität der richtige ist? Ja, nicht im moralischen Sinne, sondern im geschichtlich-politischen Sinne. Also ganz kurz, das sozusagen nur als Ergänzung, was die Historisierung bürgerlicher Kultur angeht, tatsächlich ist ein Moment der Kontinuität, die ich da festhalten möchte oder auf die ich zumindest insistieren möchte, dass sie wichtig wäre für einen emanzipatorischen Gehalt von Kunst, und das betrifft eben die Rezeption auf individueller Ebene, sich zum Kunstwerk zu verhalten und auch die Möglichkeit zu haben, sich zum Kunstwerk zu verhalten. Und das betrifft natürlich viele Spektakelsituationen, in denen es überhaupt nicht mehr möglich ist, als Rezipient sich zu behaupten und in ein reflexives Verhältnis zur Kunst zu treten. Und da denke ich, könnte man eine Kontinuität konstruieren, also bürgerlicher Kunstrezeption, die ich für wertvoll halte. Und das ist eigentlich alles im Rahmen, genau, das wäre vielleicht noch anzufügen, einer Ergänzung der Aufklärung im Sinne nicht, also des Ausgangs aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die nicht nur die begriffliche Welt betrifft, sondern auch die sinnliche Welt betrifft. Also vielleicht angefangen mit dem Utopiebegriff. Zum Verhältnis zu dem, was ich eben geredet habe, würde ich eigentlich sozusagen eine Gegenrede gegen den Begriff der Utopie anstimmen. Und zwar deswegen, weil Utopie landläufig ja schon immer gerne einfach sowas wie eine bürgerliche Vollhalluzination ist. So, alles ist versöhnt. Das hat nur weder mit der Realität noch mit Produktionsbedingungen besonders viel zu tun, sondern einfach mit der Imagination dessen, was das Denken alles so machen könnte, wenn es immateriell wäre. Aber da es immateriell ist, ist es ein gesellschaftliches Problem, sich auf sowas einzupendeln. Und demgegenüber würde ich eher sagen, Utopiebegriff ist halt nur insofern überhaupt vonnöten oder insofern überhaupt eine progressive Veranstaltung, als er einen konkreten Bezug hat. Also Utopie ist eine konkrete Utopie und es ist ein konkreter Kampf. Und deswegen würde ich halt auch, Till hatte Bürger zitiert. Und Peter Bürger ist ein netter Marxist, ein guter Mensch, aber in diesem ganzen Buch geht es kein Mal um die Produktion von Kunst. Da geht es die ganze Zeit um die Rezeption. Und zwar genau deswegen, weil wenn er über die Produktion reden würde, müsste er eine Historisierung seines Kunstbegriffes veranschlagen, die er nicht veranschlagen will. Aber wenn man nur über die Rezeption redet, kann man das bürgerliche Idealsubjekt, von dem ich mal gerne wissen würde, wann es denn existiert hat, außerhalb der geheiligten Hallen, derer, die es wert sind, da reinzugehen. Rezeption muss man nicht historisieren, sondern da kann man sagen, ja, da gibt es so kleine Verschiebungen und dann gibt es mal Kunst, die sich da mehr um kümmert oder weniger. Aber Rezeption an und für sich ist immer schon eine kontemplative bürgerliche Veranstaltung. Das macht sie so attraktiv oder ich würde finden sehr unattraktiv. Und würde deswegen sagen, dass man eher über die Produktion oder das Verhältnis von Produktion und Rezeption reden sollte, weil das eine das andere ja auch ermöglicht. Und wenn man sich über die Ermöglichungsbedingungen von Kunst da keine Gedanken mehr macht, dann ist eigentlich so politisch auch der Ofen aus. Und das so als letzten Punkt, was ich halt auch nicht verstehe bei deiner Position ist, was für eine unglaubliche Subjektemphase du da an den Tag legst. Also du hast so einen Subjektbegriff, der weiß ich nicht, seit Hegel keinen Kratzer abbekommen hat, außer dass Auschwitz schlimm war und man deswegen traumatisiert ist. Aber das hat auch, also so, ich würde halt eher sagen, okay, gerade wenn man sich um das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft kümmert, dann muss man sagen, dass sozusagen eine Individualisierung heute nicht mehr was ist, was sich auf ein Subjekt bezieht, sondern halt auf eine zersplitterte Formation. Also darauf, dass das Subjekt eben ein angekratztes ist und man deswegen diese Subjekt-Objekt-Dichotomie als solche nicht aufrechterhalten kann, sondern sich Gedanken machen muss, was ist die symbolische Ebene, die Gesellschaft heißt und zu der sich verhalten. Und darin ist eine Utopie eine konkrete Praxis und keine subjektivistische Wunschvorstellung. Ich würde eigentlich, glaube ich, gerne das, was ich zu sagen hatte, nochmal zurückstellen und Till darauf antworten lassen. Nicht, dass das jetzt so eine Totalfront wäre, weil so einige Begriffe mir da auch aufgestoßen sind. Vielleicht machst du erstmal weiter. Naja gut, also mir geht es tatsächlich um eine Emphase. Also es ist auch so gesetzt, ja, als einen Bezug auf eine durchaus unzeitgemäße Haltung, ja, also die man muss sich ja sozusagen als Gesellschaftskritiker nicht immer affirmativ auf den letzten Stand, also der gesellschaftlichen Zerstörung des Objektes berufen, um sich selber zu verorten. Und ich finde halt, das ist eine Forderung, die wenn du jetzt auch dieses Verhältnis von Produktion und Rezeption ansprichst, an die Kunstproduktion stellen kann. Also dass die Reflexion und die Distanz zum Kunstwerk, zum musikalischen Material, dass die eminent wichtig ist, finde ich, für eine Reflexion über Kunst und über Gesellschaft. Und dass das der Punkt ist, auf den ich da hinaus möchte, ja, also, und ich habe ja versucht, das so ein bisschen zu entzerren, nicht dass einzig übrig bleibt, was ich natürlich eine total gute Veranstaltung finde, ab und zu mal ins Konzert zu gehen und das nicht mit so viel Dezibel, dass man sich nicht mehr unterhalten kann, sondern auf Konzerte, auf denen man sich gar nicht unterhält, weil man halt zuhört, ja, und dass es mir drum geht, also in der Rezeption halt Individuum und ein künstlerisches Material in ein Verhältnis zu setzen und zu reflektieren, und das natürlich auch eine Rolle spielt für die Produktion von Kunst und für die, und das vielleicht als ein Begriff, der beides bringt, ja, die Gestaltung von Sätzen, Büchern, musikalischen Kompositionen oder eben der Gestaltung von wie heißt es so schön, Freiräumen, von besetzten Häusern, also politische Praxis und gestalterische Praxis haben ja genau in diesem Begriff was miteinander zu tun, ja, es geht ja drum, eben Realität zu gestalten, und da würde ich eigentlich jetzt nochmal kurz eine Brücke zurückschlagen. Das, was du jetzt ausgeführt hast, also dein Ansatz des Realismus und die Anforderung an die Künstler, praktisch genau so radikal zu sein, wie die Realität selbst ist, das finde ich gar nicht so unvereinbar mit dem, was ich jetzt gesagt habe, und ich kann mir das durchaus vorstellen, in meinem Werkverständnis, was ich jetzt beschrieben habe, genau so etwas zu praktizieren, und ich halte das für nicht das Falscheste. Ich weiß nicht, ob das jetzt, was ich da zu sagen habe, quasi einfach nur deine Begriffe einzeln quasi nochmal herbildet und dann versucht, da einen Gegenbegriff von zu entwickeln. Ich frage mich nur, also wenn man so deine Argumentationslinie sich vor Augen hält, finde ich, könnte man meinen, dass du wirklich einer von jenen Menschen bist, die mittlerweile in diesen Institutionen gerade das produzieren, was wir in unserem Paper kritisiert haben, nämlich die Einsetzung von einer Kritik an Gesellschaft als Wesensstärke eines bestimmten Kontexts, in dem man sich traditionalistisch auf ein eher diffuses Bild von Dichtern und Denkern bezieht. Gerade das dann mit Auschwitz noch zu garnieren, finde ich argumentativen Formalismus, der sich in die totale Unzuständigkeit begibt. Vor allem eben, Kerstin hat es schon angedeutet, vor allem eben auf die Produktionsbedingungen von Kunst, von Kultur, auf die Produktionsbedingungen, unter denen und mit denen Künstlerinnen und Künstler arbeiten. Und auf der anderen Seite eine Unzuständigkeit, dass gerade auch das, was an institutioneller Arbeit gemacht wird, von Künstlerinnen und Künstlern zu kritisieren ist. Und ich finde das letztendlich, wenn man dann das hört, das sieht zwar alles toll aus, es so ein bisschen erinnert mich an den sehr formalistischen Professor, bei dem ich studiert habe, an der Kunsthochschule, der immer gesagt hat, wenn man zwei nette Bilder nebeneinander liegt, sieht es immer besser aus, als wenn eins einfach für sich stehen muss. Und wenn man quasi sich nur darum kümmert, dass quasi die Form Gesellschaftskritik, also das oder das, was du so formuliert hast, wenn quasi nur die Form die Gesellschaftskritik tragen kann, dann finde ich, kommt sowas bei raus, wie die Antifa mit den Faschisten zu vergleichen. Ich finde das scheiße. In dieser Dekontextualisierung von tatsächlich Gesellschaft von der Kunst oder der Ästhetik ausdenken und nicht andersrum. Das wäre mein Produktionsbegriff oder mein Begriff von Kunst wäre, Kunst ist der Ausdruck von gesellschaftlichen, sozialen Prozessen und nicht andersrum. Und ich finde, dass du das da quasi im Sinne von einer eher spektakulären Argumentation ästhetisch einfach rumdrehst. Für mich ist das von dir beschriebene Arbeit von Makunias, die klingt super, würde mir bestimmt auch gefallen, aber auch nicht grundsätzlich was anderes, als wenn, ich weiß nicht mehr, wer es war, glaube ich, Fritz Teufel oder so, der in 70er Jahren in einer Talkshow einen Hammer rausholt und am Tisch haut oder so, was ich nicht, auch nicht irgendwie toll fand. Also das hat, wenn man es heute sieht, findet man es irgendwie wahnsinnig lustig und hat aber auch was unglaublich Ungeschicktes oder so. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich persönlich damit auch überhaupt nichts anfangen kann mit einer Stillstellung oder Feststellung von Kunst als spezielle Tätigkeit, die sich von anderen unterscheidet. Damit bin ich natürlich voll in Übereinstimmung mit der Eventkultur, die heutzutage so betrieben wird. Aber so ist es manchmal. Also, also für mich ist es so, wenn ich jetzt das sehe, dass was ich Wolfgang Tillmanns ganz viele Sachen, die ihr da anspricht, und ich meine, da glaube ich, treibt die auch bei euch rum oder so jetzt, Johannes oder so, dann finde ich die Fotos gefallen mir total gut, ohne dass ich die jetzt als Kunst, die könnte für mich auch, tun sie auch zum Teil, auch in Magazinen erscheinen oder ich kann mir die anders angucken. Für mich wird's ganz blöd, wenn ich dann sehe, gut, zum einen können wir sagen, jetzt nationale Zuschreibung, das ist jetzt so quasi der Künstler, Turner-Preisträger auch noch irgendwie, der irgendwie das auf den Punkt bringt, verewigt, redet jetzt mittlerweile auch so in Interviews, kann man lesen, Formalismus, warum was so hängen muss und nicht anders und überhaupt nicht anders. Der wird plötzlich zu dem, wozu er gemacht wurde. Aber ich würde es auch gar nicht so dichotom sagen, das hat mir das böse Establishment mit ihm gemacht. Da finden verschiedene Sachen mit statt, die Bilder bleiben auch irgendwie. Aber für mich ist klar, dieses Feststellen von Kunst als Größe, unglaublich unproduktiv. Ich frage mich aber dann, oder auch politisch reaktionär, wobei ich das aber jetzt mal ganz konkret auch sagen würde, für mich ist alles, was man damit machen kann, wird damit sehr schwer machbar. Das heißt aber nicht, dass es nicht vielleicht trotzdem interessant ist, wie im Gängeviertel, wenn da irgendwie berühmte Künstler vielleicht auch was freisetzen. Das finde ich, ist auch immer drin möglich oder so. Es sind also verschiedene Sachen sind im Spiel für mich gleichzeitig, die was interessant machen und uninteressant machen. Also was aufheben und vielleicht was ermöglichen. Die sind für mich quasi, gehören zusammen und das hängt auch nicht, geht es nicht darum, am Ende dann eine Summe kommt raus, ja, ein paar positive Sachen, eine ganze Menge negative, sondern es hängt auch immer dann von dem Interesse aus, was man gerade hat oder der Situation, in der man steht. Und die Frage ist, ob man überhaupt eine Situation hat. Also ob man überhaupt was hat, für wo man hin will damit oder so. Das ist eine, was ich dann nochmal stark machen wollte da drin. Und ich finde eben auch, dass das schwierig ist, in der Situation zu sein oder ein politisches Ziel zu haben. Das muss jetzt gar nicht, können größer oder kleiner sein. Aber was ich auch noch anmerken möchte, ist die Frage eben jetzt, eben nicht nur bei Till, sondern eben bei allen, dieses dann doch auf der Kunst so stark bleiben. Also dieses Gespräch über Kunst und Politik ja doch sehr stark eben darin bleibt, dass auch Johannes auch ihr gesagt hat, irgendwie, wir sind Künstler, die das machen oder so. Ist das überhaupt dann noch so richtig? Also das war jetzt zum Beispiel für den, also in Zusammenhängen, von denen ich spreche, doch sehr immer viel stärker die Frage oder so, das auch aufzuheben, diese Selbstzuschreibung oder so. Und führt mich auch so ein bisschen dazu, für mich ist jetzt das, was damit passiert, jedenfalls so wie ich es in Berlin oder in Kreuzberg erlebe, das, was damit gemacht wird in gegen Stadtkunst, ist für mich auch eher so eine Werkstatt, die damit zu tun hat, was macht man mit Nicht-Arbeit, die aber irgendwie doch mit Arbeit zu tun hat, was macht man damit mit so zu nehmen, was man jetzt macht, was man vielleicht in 10 Jahren macht oder wo man hin will, was man herstellt an Situationen, wenn man es eben loskoppelt, wie das ja auch versucht zum Teil eben, indem er eine Gruppe bildet und die Namen in den Hintergrund stellt und so weiter. Auch als sozusagen gesellschaftliches Labor, was quasi mit uns gemacht wird, also das machen wir nicht nur selber oder so, aber auch was wir darin selber machen, an was man dann vielleicht ein bisschen schlecht mit prekär nennt, aber selbst hergestellter Abseits oder verschwinden oder dann doch darin irgendwie sich wiederum auf sowas wie eine Identität beziehen. Also diese Sachen sind für mich auch durchaus das, was mich jetzt heutzutage, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wenn man nicht gerade die Flick Collection angreift oder so, finde ich es gar nicht so einfach, zusammenzukommen in so einem auch kurzfristigen Ziel oder so, auch wenn ich es interessant finde, es zu machen. Und dann sind für mich andere Sachen im Vordergrund, nämlich zum Beispiel, wie ist dieses komische Verhältnis zu unserem eigenen Leben? Wie redet man darüber? Wie verwandelt sich das in Objekte oder in Fetische oder alles Mögliche? Also das auch viel für mich dann mit so einer ein bisschen anderen Begrifflichkeit von Politik zu tun hat. Nochmal eben in Bezug auf die in deinem Einleitungsstatement gebrachte These, dass du Schwierigkeiten damit hast, wenn eben in sehr klassischen Formen der Linken quasi objektivierend angegeben wird, wie es sein soll, was die Wahrheit ist. Und du hast es jetzt ja eben in anderer Weise nochmal zwar für dich oder für uns formuliert, aber ich kann den trotzdem fehlt mir da noch eine Stelle. Und diese Stelle ist genau die, wo denn zumindest der Rest bleibt einer Sicherheit von dem, dass das, was ich tue, in irgendeiner Weise akzeptabel ist. Was heißt akzeptabel? Naja, also das ist jetzt so das Weichste, was mir als Formulierung einfiel. Also ich könnte auch sagen, eben im Sinne von, dass das, was ich tue, emanzipatorisch ist, und dann sagst du, naja, um Emanzipation geht's nicht. Oder ich sage, revolutionär ist, und du sagst, naja, der Revolutionsbegriff steht genauso in Frage, wie wenn ich gesagt hätte, politisch ist, und auch der Politikbegriff steht in Frage. Ja, also die Frage verstehe ich, finde ich sehr schwierig, weil es natürlich auch in mir große Ressentiments gibt gegen alle möglichen Sachen, wo ich Sachen so scheiße finde, dass ich auf jeden Fall anders sein möchte als die und die Sicherheit auch tief in mir trage, das bin ich. Gleichzeitig würde ich sagen, nicht weil ich sagen würde, auch die Begriffe Emanzipation und Revolution kann man ja vergessen, nee, sondern weil ich finde, dass Sicherheit hat man nicht. Also die hat man aus wirklich vieler Hinsicht nicht. Zum Beispiel deshalb, weil man immer auch sehen kann, dass das, was man in gewisser Hinsicht klasse und total cool ist oder gut oder auch richtig oder politisch richtig oder so, in mancher Hinsicht das nicht ist, für jemand anders nicht ist oder so. Also, und deshalb finde ich auch diese ganzen Offenbarungen in der Linken, also die ich jetzt auch dann teile, dass immer wieder kommt irgendwie, ja, aber im Hinblick auf die, keine Ahnung, die irgendeine spezielle Frage, wie man mit Fragen Migration umgeht oder mit Gleichberechtigung verschiedener Hinsicht oder so, hat man jetzt aber was total falsch gemacht. Und dann ist es ein totaler Einschluss, dann bricht irgendwie so ein Anspruch weg oder so. Ich finde, dass man das viel eher zulassen kann, dass man da auch was total falsch gemacht hat. Und gleichzeitig trotzdem aber auch in anderer Hinsicht, was war das vielleicht sinnvoll? Also dass es diese Gleichzeitigkeit von Absturz und Heroismus nicht so weit auseinanderzuziehen wäre. Und deshalb eben auch das Ausverkauf versus progressiv oder so weiter nicht so sich eher ineinander schieben als große Opposition anzugeben und die Sicherheit eben auch darauf zu verzichten. Ich würde das vielleicht einfach mal ganz kurz missverstehen oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich dich auch richtig verstanden, in so ein Plädoyer für eine Aktualisierung von Auseinandersetzungen. Ist das so ungefähr, also missverstehe ich dich da total oder verstehe ich das richtig? Missverständnis ein bisschen, also obwohl ich klar, Auseinandersetzung finde ich auch wichtig, aber ich finde, es geht eher um ein bisschen Selbstkritik oder auch um so eine Verzicht auf so eine starke Position. Okay, aber das hieß ja quasi, wenn man eine Gewissheit ablegt und sich diesem Prozess der Selbstkritik unterzieht, dass man gleichzeitig das Potenzial für eine Reorganisation oder für eine Aktualisierung von Organisationen sieht oder eine Aktualisierung von Bewegungen oder wie auch immer man das dann in seinem jeweiligen Feld nennt und dass man da quasi sich dran festhalten kann, dass man aus der Selbstkritik quasi einen Weitermachen oder sowas schlagen kann. Ja, oder andersrum gesagt, bin mir nicht sicher, ob ihr das braucht für eure Organisation, so starke Worte. Weiß ich nicht, vielleicht braucht er die auch gar nicht, vielleicht wären die gar nicht nötig. Auf jeden Fall finde ich, dass so starke Worte haben für mich überhaupt nur Sinn, insofern so eine Organisation und darüber zusammen funktioniert. Ansonsten finde ich, haben die natürlich auch einen unglaublich starken, einschüchternden Gestus und haben auch was unglaublich Fragmentierendes und auch ein bisschen also Erschreckendes quasi für Leute. Ach, falle ich da nicht vielleicht auch drunter oder nicht oder so? Also was ihr sagt zum Beispiel, Hochkultur als Herrschaft oder so, als Herrschaftskunst, irgendwie, ich finde das zu sehen, dass ihr da auch drunter fallt und trotzdem das kritisieren könnt, das finde ich auch wichtig, das da reinzuschreiben. Nur als Ergänzung dazu, also ich würde eher ich würde sagen, dass gerade aus der Situation heraus eine starke Position oder starke Worte was Produktives sind. Und zwar, also wir hatten mal eine Diskussion in Berlin neulich um Realismus, wo wir dann bei so einer komischen, verqueren Formel wie so Sticking Together in Failure rausgekommen sind. Also, dass man natürlich mit diesen starken Positionen auch oft immer wieder vor die Wand rennt, aber dass es halt schon genau darum geht, im Angesicht der Macht, zu der man selbst gehört, immer wieder Gegenpunkte loszuschießen, die sich ja aber ständig in Bewegung befinden, also wo es eben nicht irgendwie eine stalinistische Position ist, bei der man irgendwie ewig bleibt oder irgendwie Kleinbürgertum, whatever, sondern dass man immer genau so weit vorschießt, wie es eben geht, um daran dann wieder die Fehler zu messen und sich daran wieder zu bewegen. Also weil dieses Vorsichtige, finde ich, hat sehr viel so von vornherein zurückschrecken, also was ich wiederum sehr gefährlich finde. Ich verstehe so das Bedürfnis, Worte zu finden, die eher wieder eine Gemeinschaft stiften, so problematisch es ist, als quasi diese so ein Duktus, der aus meiner Perspektive das benennt, was wir als gewaltförmige Gesellschaft beschreiben würden. Und das ist für uns ein Fakt, dass es in dieser Gesellschaft eben nicht um Gemeinschaft geht, sondern um Individualisierung, um eigentlich institutionalisierte Gewalt. Und ich frage mich, wie man politisch arbeiten kann, ohne das zu benennen. Also das wäre für mich interessant, wenn mir das jemand erklären könnte. So. Ich finde eigentlich interessant, also wie genau sich das auch reproduziert, ja, in der also gewaltförmigen Gesellschaft sich genau in so einer Form der Sprache, wie du, Stefan, das eben kritisiert hast, reproduziert, ja, und da wollte ich eigentlich hinaus, als ich diese Analogie gebracht habe zu den schwarzen Blöcken der 20er Jahre im faschistischen Italien oder im vorfaschistischen Italien. Es geht eigentlich darum, um eine Formkritik der inhaltlichen Setzung, die man betreibt. Ja? Also das betrifft halt genau auch die Reproduktion von martialischem Wir gegen Euch, obwohl man das fand ich ja interessant in eurer Rede, die euch ja permanent selbst dekonstruiert habt als politisch Handelnde und völlig in die Verhältnisse Verstrickte. Ja? Dass dann aber am Schluss noch so eine Plauzerei bei rauskommt, finde ich dann schon interessant. Ja, und das führt mich halt zu, keine Ahnung, zu diesen ganzen linken, traditionslinken Formen, also wie zum Beispiel diese Situation hier, dass wir uns nicht anschauen, ja, wenn wir miteinander reden, sondern agitatorisch ins Publikum blicken und so eine Situation hier haben, ja. Also, naja, man könnte ja zum Beispiel zum Halbkreis sitzen, dann könnte man den anderen wenigstens sehen, ja, und vielleicht als Gesprächspartner besser wahrnehmen, keine Ahnung. Ja, also, das sind nur also kleine Beispiele, finde ich, für einen Versuch, linke Praxis zu reflektieren. Also, wie die Linke im Prinzip Formen mitschleppt, die wirklich ich als unzivilisiert empfinde, ja, Entschuldigung für diesen aus der Mode gekommenen Begriff, ja, aber und wo ich sagen würde, das hat man eigentlich nicht nötig, wenn man eine kritische Position vertritt, wie du sie jetzt versucht hast, ne, also sich selber zu verorten, wie arbeitet man als Künstler in einer postinstitutionskritischen Kunst? Wie kann man überhaupt in der Situation jetzt gerade bestehen? Ja? Und was kann man denn überhaupt noch produzieren? Ich würde vorschlagen wollen, tatsächlich das Podium jetzt zu öffnen. Wir werden das wahrscheinlich bei der Teilnehmerzahl hier nicht hinkriegen, einen Stuhlkreis zu bilden. Ich wollte mehrere Sachen anmerken. Es gibt ja... Ich habe das auch zufällig dabei. Also, ja, wirklich zufällig. Es geht um einmal deine Bemerkung, bitte? Um deine Bemerkung um die Nationalisierung. Das ist ja in der Tat auffällig in den letzten Jahren, was vor allem auch die Frau Merkel, sieht man an den Wahlplakaten, wir wählen CDU, ne, wir alle, und dann Deutschland, Flagge unten drunter als wäre das die Pflicht für einen Deutschen, Merkel zu wählen. Aber es geht mir darum, dass es auch wichtig ist zu sehen, dass diese Nationalisierung eigentlich eine Frucht des 19. Jahrhunderts ist und dass es Jahrhunderte vorher sowas im Prinzip gerade in der Kunst eben nicht gegeben hat, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass wer jetzt eigentlich die dann als national irgendwann später bezeichnete Kunst denn geprägt hat. Da sind das dann nämlich immer Leute, die aus ganz anderen Ecken, also wenn man jetzt mal Europa betrachtet, kommen und dann jeweils woanders eine dort nationale Kunst geschaffen haben, wie sie dann aber auch erst im Rückblick als national bezeichnet wurde. Also Jean-Baptiste Lully ist eigentlich Giovanni Battista Lully aus Italien, hat in Frankreich die französische Musik letztlich begründet, die dann irgendwie noch bis zur Revolution so war letztlich, zum Beispiel. Und auch viele Italiener in Deutschland und so weiter. Also es gab immer einen Austausch. Und diese nationalen Schulen, dieses Volkstümliche in die Musik rein, ich spreche jetzt von Musik, weil das mein Hauptding ist, aber da ist es im 19. Jahrhundert aufgekommen und wir haben uns dann letztlich eigentlich auch schon davon verabschiedet, letztlich, also musikalisch sowieso. Ne? Also auch was institutionell das betrifft. Und das ist eigentlich, ich finde, dass eigentlich diese Frage gar nicht so wichtig ist, sondern eben die Frage der Form. Also deswegen, und da wollte ich auch sagen, die Form ist meines Erachtens wichtiger, weil Inhalt tatsächlich leicht einfach nur als Propaganda benutzt werden kann, beziehungsweise es so wirkt wie Propaganda. Und da verfehlt es ja das Ziel. Da sollte man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen. Ich habe auch keine Lösung, aber irgendwie finde ich das gut, dass Form wichtig ist. Also zum Beispiel, was in den letzten Jahren auch populär war, Adbusting, dass man einfach Kampagnen von Werbung kapert sozusagen, um dann, ne, da kapert man ja die Form und dann kommt erst der Inhalt und dadurch erreicht das ja die Wirkung. Und inhaltlich zu argumentieren wäre halt, man schreibt einen Text, in dem die Kampagne quasi dekonstruiert wird oder sonst irgendwie was. Das ist natürlich viel wirkungsvoller und runder, wenn man das an der Form selbst aufhängt. Das, ja. Und die Frage ist, wie kann man das erneuern? Und was ist jetzt, ich weiß immer noch nicht, was jetzt links und was überhaupt Kunst mit Politik zu tun hat, das weiß ich eigentlich immer noch nicht. Also ich glaube, ganz kurz als Anmerkung, dass der Begriff der Form oder des Formalismus missverstanden ist, wenn man das darauf reduziert, dass es irgendwas mit Form zu tun hat. Also das ist jetzt ein persönliches Statement. Ich glaube, dass gerade so ein Beispiel wie Adbusting genau nicht das ist, um was es geht im Sinne einer, wie auch immer, dialektisch gearteten Vermittlung von Form und Inhalt. Aber das nur, ja, vielleicht um diese Diskussion auch noch weiterzuführen. Hier gibt es auf dem Podium Gesprächsbedarf, das weiß ich, wenn jetzt nicht noch weitere... Ich wollte mich jetzt auf diesen erneuten Faschismus und Formvergleich zwischen links und rechts beziehen und würde halt das eigentlich nochmal an der Sprache klar machen wollen von Rosa Perutz und Kerstin Starkemeier. Nämlich, dass für mich der ganz gewaltige Unterschied zum Faschismus in erster Linie auch nochmal wegen dieser Formfrage darin besteht, nämlich, wenn man die Dimension nicht nur Form und Inhalt, sondern auch noch Macht und Gewalt hinzufügt, dann würde ich sagen, kann die Sprache so zugespitzt sein, wie sie will, solange dahinter keine Maschinenpistolen stehen, tut sie niemandem was. Und dann dient sie als ein Vehikel, um Dinge zuzuspitzen. Dann gibt es eine Möglichkeit, sich daran zuzulehnen und abzulehnen, was ich häufig tue, und das ist auch schmerzhaft und so, dass ich mir dann diese Dinge angucke und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die erschlagen mich, ich spreche nicht so, ich komme von ganz woanders her, aber ich habe eine Möglichkeit, damit umzugehen. Wenn mir die ganze Zeit gesagt wird, sag mal, wieso, wie du denkst, das weiß ich jetzt nicht, habe ich keine Möglichkeit, mich darin zurechtzufinden, und insofern würde ich mich für diese Form, die eben auch eine Zuspitzung ist und damit eventuell eben auch ein Herrschaftsinstrument, würde ich für diese Form sprechen wollen und sagen halt wollen, die Erfahrung, dass keine Gewehre dahinter stehen, macht für mich zu merken, sie ist kein Herrschaftsinstrument, sondern Diskussionsmöglichkeit. Also ich glaube, vieles, was du so beschrieben hast, eigentlich auch schon Kompetenz gegeben, das Erscheinungsbild und so weiter. Ich fand nicht, dass davon aufgetaucht ist, dass das ja auch eine Entwicklung gewesen ist, die was damit zu tun hat, dass diese Szene total marginalisiert worden ist, dass diese Szene ja nicht nur Gewalt ausübt, sondern unglaublich viel Gewalt auch erfährt. Und dass das halt eben natürlich auch aufgearbeitet wird, und es eben gibt, halt nicht immer Interessendaten sind. Und ja, vieles einfach in einem Akt, also ich will das jetzt nicht hier heroisieren und ich weiß nicht, aber ich mache ja schon dabei, aber irgendwie ja auch vieles in einem Akt der Selbstverteidigung interessiert und sich dann hat auch widerspiegelt. Dann würde ich gerne mal hören, was, wie man denn dann praktisch dagegen angehen kann, dass das dann gerade so, ja, dem Faschismus ähnliche Tendenzen annimmt. Also wie tun wir uns denn zusammen, um dann da aufzubrechen? Eine kurze Verständnisfrage einschieben. Du hast, glaube ich, vorhin davon gesprochen, aber vielleicht bin ich da jetzt nicht ganz richtig, dass du Realismus als individuelle Haltung bezeichnet hast, mit den totalitären Verhältnissen umzugehen. Nun wäre meine Frage daran, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse selbst totalitär, sprich auch gleichzeitig abstrakt sind, muss dann Realismus in den aktuellen Bedingungen nicht schon wieder selbst abstrakt werden? Also zum einen, das Wort totalitär oder Totalitarismus-Theorie hatte ich defamatorisch benutzt. Ich würde nicht sagen, dass die Verhältnisse totalitär sind, weil ich das das Wort ein sehr problematisches finde, aber das nur am Rande. Klar, also ich meine, das ist die Entwicklung der abstrakten Kunst in der bildenden Kunst gewesen und ja auch teilweise genauso in der Musik, zu sagen, irgendwie, wir haben es gerade in entwickelten kapitalistischen Verhältnissen mit abstrakten Verhältnissen zu tun und genau denen begegnet man eben auch in Abstraktion. Aber ich würde sagen, dass sozusagen in der Gegenwart oder überhaupt, auch wenn man so rückblickend auf die Kunstgeschichte guckt, eigentlich dieser Gegensatz zwischen abstrakt und figurativ immer schon so eine sehr ideologische Figur an und für sich ist, weil eigentlich der Unterschied ein gradueller ist. Also inwiefern ist sozusagen, wenn man jetzt mal so Naturalismus nimmt, also naturalistische Darstellungen der Gegenwart, das ist zwar gegenständlich, aber unglaublich abstrakt. Damit sozusagen unterstützt man ja nur die Abstraktionsleistung, die die Gesellschaft herstellt, um sich als Natürliche zu gerieren, um sich als zweite Natur darzustellen. Und wenn man die einfach nur abbildet, hat man zwar vielleicht was Figuratives gemalt oder fotografiert oder whatever, aber damit ein sehr abstraktes Bild produziert. Und konkret werden kann halt ist nicht die Frage, ob figurativ oder nicht figurativ, sondern die Konkretion bezieht sich, und da kommen wir nämlich zu dieser Form und Inhalt, zum Form- und Inhaltsverhältnis, eben darauf, dass auf den Vergesellschaftungsprozess. Und genauso würde ich, also wenn man diese harte Trennung, die eben nochmal gemacht wurde und die, wie ich finde, Adorno überhaupt gar nicht macht, wenn man so eine harte Trennung einführt zwischen Form und Inhalt, dann schluckt man sozusagen, dass die Form auch immer schon geronnener Inhalt ist. Also Form selbst in der Entwicklung über irgendwie Jahrhunderte, whatever, ist eine geronnene Form von Inhalt. Und deswegen kann man nicht einfach Form und Inhalt voneinander trennen. Ich würde immer für eine formale Strenge argumentieren, aber eben genau darin, dass Form Inhalt ist und man das deswegen es eine Notwendigkeit gibt, die Mittel, die man benutzt, die Produktionsmittel, die man verwendet, zu konkretisieren im Verhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Realität in der Gegenwart. Kannst du dafür ein Beispiel geben? Ich finde, genau was Konkretisierung da heißen kann. Also ich meine so das Einfache, ich meine jetzt so erstes, vielleicht versuche ich zwei Beispiele, weil eins, also ne, das einfachste aller möglichen Beispiele ist immer Wladimir Tatlins Turm zu Ehren der Dritten Internationale. Ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, das ist so dieses Zwirbelding, egal, kann man im Internet überall finden, sieht gut aus, wurde eben 1900, und deswegen ist es das einfachste Beispiel, weil es wurde halt 1918, 1919 produziert in Hochzeiten der Russischen Revolution und war eben genau der Versuch von Tatlin, der Maler war vorher, sich von den gesellschaftlichen Mitteln der bürgerlichen Kunst, aus der er stammte, zu lösen und sie in revolutionäre Mittel zu überführen und damit eine skulpturale, architektonische Form zu übersetzen, die in sich sich bewegte. Also es gibt dann so Beschreibungen aus der Zeit, dass das eine Konstruktion war, zu der man sich nicht kontemplativ verhalten konnte, sondern zu der man sich stetig bewegen musste und die gleichzeitig bestimmte politische Zwecke auch direkt verfolgt hat. Aber genau da würde ich sagen, da geht es eben darum, das klassische bürgerliche... Was ist heute? Also ich meine, der Dantzfeld hat schon gesagt, der Rückwärtskopf der Avantgarde... Ist immer das, deswegen sage ich immer das einfache Beispiel. Ja. Naja, aber wenn man sich zum Beispiel gleichzeitig... Anderes Beispiel... Alice Kreischer, Andreas Siegmann und Dirk Schmidt haben 1996, glaube ich, eine Messe organisiert, die hieß Messe to UK. Das war eine Messe, die gleichzeitig zur Kölner Kunstmesse, was damals noch eine sehr große, wichtige Veranstaltung war, heute nicht mehr so, stattgefunden hat, und zwar also sozusagen bewusst gleichzeitig zu dieser Messe und auch mit der Idee, die Messebesucher darüber zu ziehen. Das war keine Messe, auf der man Sachen kaufen konnte, oder erstmal die Einladungspolitik war da was ganz Wichtiges, weil sie gesagt haben, alle dürfen mitmachen, aber wir haben folgende Sachen, die wir hier festlegen als inhaltliche Punkte. Wenn ihr da euren Namen drunter schreiben wollt, fein, wenn nicht, tschüss. Aber ihr dürft alle kommen. Und sozusagen, das wäre ein ähnliches Prinzip, wie du das von Rosa Perutz dargestellt hast. Es gibt halt einen antinationalen Grundkonsens. Wer sagt, er schreibt sich da drunter, willkommen. Aber das ist die Basis. Und was die gemacht haben, ist, sie haben einen sehr großen Sponsor bekommen, nämlich den Siemens Art Fonds. Und haben dann als erste Aktion sozusagen dieser Messe in Szene, in Instandsetzung diesen Sponsor verprellt. Und zwar damit, dass sie Stück für Stück all das, was eben das Sponsoring von ihnen verlangt hat, abgelehnt haben und gesagt haben, nee, wir werden die Finanzierung selbst entscheiden, wir werden den Ort selbst entscheiden, wir werden die Mittel selbst entscheiden. Und genau das zu einem öffentlichen Akt gemacht haben, was diese Reglementierungen sind. So, jetzt könnte man auch stundenlang darüber reden, was da alles passiert ist, aber das sozusagen als ein Beispiel von der Praxis, die jetzt halt leider sehr ungegenständlich ist, aber als einer Praxis, die sich genau konkret realistisch zu den Verhältnissen verhält und eben nicht sagt Exodus, sondern sagt, okay, wir nehmen die Mittel und crashen die Mittel. Ja, mein Punkt ist jetzt mittlerweile wirklich so ein bisschen runtergesunken in dieser aufkeimenden Form-Inhalt-Debatte, über die ich mich einfach deswegen ziemlich geärgert habe, weil ich so schon hier hingefahren bin mit der Perspektive auf eine linksradikale Veranstaltung und hier sitze und dann sozusagen Ästhetik als oder Form als Ästhetik oder Ästhetik als Form diskutieren muss, vor allem von linksradikaler Bewegung, wie sie auftritt. Ich finde, was du da hinten gesagt hast, deswegen habe ich geklatscht, fand ich super, weil die Frage ist ja wirklich in der Praxis, in der Realität, wie anders machen. Und ich finde, also so das erste Mal, als ich nach Hamburg gekommen bin, da war ich 15, kam aus Süddeutschland und als damals Bürgerkind bin ich nicht in die Flora gegangen, sondern in die Kunsthalle. Das ist so meine Sozialisierung aus der bürgerlichen Hochkultur. Davon habe ich vielleicht irgendwie so was mitgenommen, was mich danach politisiert hat, dadurch, dass der Grund, dass ich hier sitze, waren die Inhalte der linksradikalen Menschen, die ich getroffen habe, und nicht die fucking Form. Weil ich meine, dass irgendwie bürgerliche Hochkultur formal jeder Art von, sagen wir mal, irgendwie Subkultur überlegen ist, formal, ästhetisch und in ihren Spitzfindigkeiten darüber, das ist ja auch vielleicht ein Ausdruck von gesellschaftlicher Hegemonie und von nichts anderem. Und ich finde es so ein bisschen krass, das jetzt so rumzudrehen. Ja, lustig. Als ich mit 15 nach Hamburg gekommen bin, war es genau umgekehrt. Ja, was soll man sagen? Also genau, lösen wir es alles in Biografie auf? Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, es gibt so ein bisschen zwei Missverständnisse, die ich gerne klären würde. Also einmal tatsächlich, du hast dich jetzt, Kerstin, ja da direkt auf Adorno, der hier so schön auf dem Tisch jetzt inzwischen liegt, bezogen, mit Form als sedimentierten Inhalt, ja. Und da würde ich auch völlig d'accord mitgehen. Und ich denke aber da an zwei Beispiele, um das wieder zu verknüpfen. Also einmal auch um dieses, ja, vielleicht Missverständnis, vielleicht auch kein Missverständnis da nochmal zu begegnen. Und zwar finde ich ein interessantes Beispiel, zum Beispiel Schostakowitschs Sechste Symphonie, ja, die von Stalin in Auftrag gegeben war, Schostakowitsch unter Druck sozusagen als Formalist beschimpft, die hat versucht, sich und seine künstlerischen Freiheiten zu verteidigen und hat die sehr subtil in die Komposition mit eingefügt, so dass man die Überdrehung der martialischen neoklassizistischen Form, die Symphonie durchaus hat, ja, also soweit überdreht hat, dass sie einen Moment der Kritik formulieren, aber soweit unsichtbar bleiben, dass sie Stalin, der sich die Symphonie dann angehört hat, verborgen geblieben sind. Ja? Also er hat versucht, dort einen Weg zu finden. Ja? Interessant auch nochmal das Verhältnis dazu den Streichquartetten, weil die Streichquartette von Schostakowitsch sind in dem sozusagen unter diesem Verdikt, dass sie formalistisch seien, alle zu Hause entstanden und zu Hause geprobt und aufgeführt worden, also im Privaten, und stellen sicherlich irgendwie den spannenderen Teil der Komposition von Schostakowitsch dar. Also das sozusagen nochmal so als Beispiel für diese Form-Inhalt-Sache. Und insofern vielleicht diese Überklebung von Werbung steht ein bisschen in diesem Zusammenhang, finde ich. Ja? Und ich finde, das wäre auch notwendig, diesen Zusammenhang herzustellen. Ja? Also was sich dort schon andeutet an Fragmentierung im Werk, in der Collagierung, in dem Versuch, also bestimmte Formen zu unterlaufen. Ich meine, das ist ja auch alles eigentlich schon nach Mahler und den Versuchen, die dort von ihm betrieben worden sind. Jetzt nochmal radikalen Schwenk, also zu radikalen Linken und der Auftrittspraxis. Ich habe, das möchte ich doch nochmal festhalten, keinesfalls vergleichen wollen, eine Antifa-Demo mit dem Aufmarsch der Faschisten 1922 in Ferrara oder wo immer, sondern ich wollte eigentlich darauf hinaus, und das beinhaltet genau diesen Reflex eigentlich, den die Linke eigentlich auf so einen ein Versuch ästhetischer Verknüpfung, ja, also Verknüpfung ästhetischer Phänomene, wie sie darauf reagiert, ja. Sie kann das nämlich nur, indem sie das so verdinglicht macht, wie das dann geschieht, ja, zu sagen, na gut, die Form ist halt so, ja, aber da steht irgendwie drauf, dass das die Guten sind, ja. Und wir müssen unsere Inhalte doch irgendwie vermitteln, ja. Also das ist ein das ist der Punkt, den ich da interessant finde und wichtig finde, ja, dass man nicht in der Lage ist, im Prinzip die Form so weit zu reflektieren und auf die einen Bezug zu den ästhetischen Formen, die man entwickelt hat, zu entwickeln, der es möglich macht, die auch zu kritisieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so verheerend auswirken kann, wenn jemand ein Theodor Adorno-Buch am Tisch legt. Das hat ja eher unheimlich ausgestrahlt. Für mich ist es auch so, also bleibt es auch diese Frage, das in ein Kunstwerk zu verwandeln, also auch in dem, was du gesagt hast über diese Messe 2, okay, also die jetzt zu verwandeln in erstens überhaupt eine Arbeit von drei Künstlern, finde ich. Ich habe sie organisiert. Also ja gut, ja, aber trotzdem in eine Strategie, die also in ihre Strategie, die dann so gemacht haben, wie du gesagt hast, also und darin auch quasi irgendeine Formfrage. Ich finde auch also geronnener Inhalt, ich weiß nicht, ob ich das finde, dass man überhaupt so mit Inhalten umgehen kann, dass die irgendwie gerinnen oder so oder kristallisieren oder so, das finde ich alles, für mich ist das sehr adonitisch und aus so einem bestimmten, zwar die Welt und die Realität mit reinnehmen, aber dann doch in irgendwie so einen Transformationsprozess, der sehr an der Kunst klebt. Für mich ist diese Aktion, von der du gesprochen hast, da haben unglaublich viele Leute dran gearbeitet, es ist überhaupt nur zustande gekommen, weil es das eben, von dem ich vorhin sprach, alles gab, die ganzen Zusammenhänge von Leuten, da war das automatisch und der Hauptpunkt war der, dass einer von denen, die da mitgemacht haben, sein Vater bei der Post gearbeitet hat und dieses Gebäude gerade abgewickelt haben und deshalb war das Gebäude da und diese Aktion mit dem, die hat noch nicht einen Hauptsponsor, sondern es war einer aus dieser Szene, mehr oder weniger, der mittlerweile beim Siemens Arzt Programm gelandet war und jetzt deshalb quasi versucht hat, also das war dann so ein Spiel, der hat versucht, damals hat man das ganz heiß gehalten irgendwie, also jetzt quasi wird Korporatisierung dieser unglaublich tollen neuen Szene oder so, die aber auch sehr klein war natürlich, aber trotzdem jetzt quasi vom Mainstream oder so, vom Establishment und umgekehrt eben dann ein Spiel damit zu sein, das war jetzt aber auch eine sehr private Geschichte und weil ich finde, dass das nämlich immer stattfindet. Also das eben die Art von Umschreibung. Und ich finde, wenn Alice und Andreas, also ich mag deren Arbeit auch, wenn die jetzt bei der Documenta irgendwie einen Zirkus machen, also so ein Karussell machen, Andreas jetzt, oder wenn die jetzt zum Beispiel gerade eine Pressekonferenz faken in Berlin oder so, dann ist es anders nämlich. Dann ist jetzt mittlerweile der Punkt oder so, dass es sich tatsächlich darum Arbeiten handeln, die sind klare, eindeutige Strategien und haben Räume und dann ist es das auch und dann muss man eben auch dazu sagen, dass immer Alice und Andreas beide natürlich auch irgendwie im Kunstbetrieb arbeiten als Künstler und das hat, was ich vorhin sagte, gute und schlechte Seiten oder so. Ich kann nur sagen, für mich wird es eher produktiv, das zu unterlaufen und deshalb finde ich es auch interessant oder da, wo es sich automatisch auch unterläuft, also aus welchen Gründen auch immer und ich finde es deshalb insofern auch nicht richtig für so quasi für die Art, wie wir jetzt darüber reden, bei dieser Fixierung zu bleiben. Also weil sie auch tatsächlich meiner Realität nicht so nicht entspricht. Ich würde gerne eine Frage an Stefan richten, die sich auf an ein Wort anknüpft, das in der Anmoderation fiel, nämlich Verflechtung. Das fand ich sehr hübsch, das haben wir irgendwie aus den Augen verloren über die ganze Digitalisierung, über Inhalt und Form. Erstens ist ein Wunsch an eine nächste Veranstaltung, vielleicht nicht mit der Kunst anzufangen und über Politik zu reden oder die Verflechtung weiter, sondern mit Medien und Massenmedien zu argumentieren, weil dann einem schon eher auffällt, inwieweit man in den eigenen Dichotomien verfangen ist, wenn man zum Beispiel überlegt, da man auf der Straße singt, ein Mainstream-Lied. Gehört der Mainstream denn der herrschenden Klasse und so weiter? Da stimmt das mit Inhalt und Form und oben und unten nicht mehr. Und ich glaube, dass Stefan Gehne am weitesten gegangen ist in seinem Statement, um von Dichotomien wegzugehen und von festen Positionen wegzugehen und in Frage zu stellen, wie Identität und Begriffe sich auflösen und so weiter. Aber wenn ich es richtig gehört habe, und das ist meine Frage, blieb ein Begriff bei dir doch irgendwie ungefragt, und das war der Erfahrung. Ja, das stimmt, das ist ungenau, also finde ich auch, aber trotzdem spielt da auch für mich eine Rolle, habe ich auch gemerkt, als ich hierher gefahren bin, mir nochmal überlegt habe, dass ich zum Beispiel es interessant finde, dass jetzt im Moment, oder ich im Moment interessant finde, diese Problematisierung von politischen Begriffen, wie es in der politischen Theorie, den Namen kennen vielleicht auch viele, eben Rancière, Badiou, Agamben, auch bei Judith Butler oder so, eine Rolle spielt. Ich finde es interessant, dass man das jetzt macht oder so. Und für mich ist es auch interessant, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich bestimmte Möglichkeiten, in denen man Politik machen kann oder denken kann, sind nicht alle gleich, aber jedenfalls sind nicht zufällig. Also eben, wenn ich sage, in den 90er Jahren war das möglich, für eine bestimmte Anzahl von Leuten einen Zusammenhang zu denken und zu erfahren auch wiederum, dann ist das nicht zufällig, ist trotzdem jetzt aber auch nicht total geschichtlich bestimmt oder so. Da kommen viele Sachen zusammen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, für mich ist das im Moment eher so, dass das kaum geht. Also Rosa Pirrus ist für mich in dem Zusammenhang eine Ausnahme, aber auch mit dem, was ich gesagt habe, was darin auch für mich, also muss man sehen, was das finde ich auch, wie weit das geht irgendwie. Dann hat das damit zu tun, dass ich eben denke, es gibt so Horizonte vom Denken und auch wiederum Erfahren. Und deshalb, wenn es jetzt nicht so möglich ist, wenn ich zum Beispiel sage, das klingt vielleicht sehr defensiv, was ich gesagt habe, es ist für mich aber auch irgendwie eine Möglichkeit. Oder da liegt, finde ich, auch vielleicht was ganz Gutes drin, bestimmte starke Positionen, die einen selber so unglaublich gut positionieren, eine Zeit lang wegzulassen und darin eine andere Erfahrung zu machen. Also das ist bleibt ungenau. Würde ich dann jetzt auch nur wahrscheinlich biografisch dann, also jetzt nicht nur von mir persönlich, sondern von anderen wiederum erklären können und was ich mit 15 gemacht habe oder so. Also es würde aber auch es quasi auch nur illustrieren im Endeffekt. Ich will gerne an der Stelle gerade diesen Begriff der Erfahrung aufnehmen, weil ich glaube, dass da im Prinzip die Kernproblematik der ganzen Veranstaltung auch drin liegt, beziehungsweise ein bisschen umgrenzt werden kann, in welche Richtung wir jetzt noch weiter diskutieren könnten, nämlich ein emphatischer Begriff der Erfahrung, und ich glaube, das wäre eigentlich ein Begriff, den du auch hättest erwähnen müssen, ist ja der ist ja geknüpft, also gerade wenn man hier Herrn Wiesinger und Adorno auf dem Tisch liegen hat, der ist ja geknüpft an die Vorstellung von den Nilbegreifen. An die Vorstellung der beiden Konzepte Erkenntnischarakter und Wahrheitsgehalt. Also das heißt, ich beschäftige mich mit Kunst und ich erfahre dadurch etwas, wenn ich mich etwa in der Weise, wie du es beschrieben hast, ich erfahre dabei etwas, was ich ansonsten nicht erfahren könnte, beziehungsweise ist in dem Kunstwerk, was im Übrigen auch ein hochproblematischer Begriff ist, den du eher unproblematisch verwendest. Provokation. Ist im Kunstwerk quasi eingelagert ein Wahrheitsgehalt, der nicht heißt, es gibt eine Wahrheit und das war's, sondern der selber nach dieser schönen Formulierung einen Zeitkern hat und sich quasi in der Art und Weise, wie wir mit der Kunst umgehen, historisch verändert. So, worum es mir dabei geht, ist, und das hast du aber erwähnt, genau die, ganz zum Schluss, diese Figur, man müsste die Aufklärung erweitern um die sinnliche Dimension. Was ja jetzt nicht das erste Mal auf dem Tisch liegt, sondern ungefähr spätestens seit Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, oder bei Kant selber ist das ja auch schon angedeutet. Das heißt, jedenfalls reden wir so ungefähr eigentlich über die gesamte Epoche bürgerlicher Aufklärung, wenn wir das sagen. Gleichwohl hat diese Figur ja verschiedene Verschiebungen erfahren, und zwar gerade im Hinblick darauf, wie man quasi dieses ästhetische Motiv, ja, bezieht auf Kunst. Und da finde ich das jetzt hochinteressant, dass wir natürlich auf die Frage kommen, Kerstin, nenn doch mal Beispiele aus der Gegenwart, eine Frage, die man dir nicht stellt, weil du eigentlich Schostakowitsch sagen kannst und dich damit weit genug in die Gegenwart bewegt hast. Von wann ist die Sechse? Nein, ich will da Folgendes hinaus. Die Sechse ist aus den 30ern, glaube ich, oder so, ne? Oder? Nee, 50ern. Jedenfalls, wenn man den Tatlin-Turm nicht kennt, dann fehlt einem etwas in der Beurteilung der Vorgänge in der Oktoberrevolution beziehungsweise in der Art und Weise, wie Politik und Kunst funktionierte in der gesellschaftlichen Praxis der damaligen Verhältnisse in Russland und drumherum. Wenn man Schostakowitsch nicht kennt, dann mag es sein, dass einem auf individueller Ebene etwas an ästhetischer Erfahrung fehlt. Gleichwohl ist das aber nichts weiter als ein kleiner Zuschuss in die bürgerliche Bildungsbiografie. Also was nicht schlimm sein muss, aber was sozusagen erstmal wenig, und das sagst du ja selber auch, gesellschaftlichen Effekt hat. Das bei der Frage, welche Beispiele denn jetzt gebracht werden können, wenn wir etwa über die letzten 10 Jahre reden, von Kerstin ein Beispiel kommt, bei dem du, Stefan, dann zeigen kannst, dass das eigentlich eher in so Privatklüngeleien sich auch auflösen ließe. Das hat ja mit der Problematik im Kern selber zu tun, nämlich mit der Grundfrage, um es banal zu formulieren, was will man von der Kunst, beziehungsweise mit der Frage, welche Reichweite hat Kunst eigentlich? Also selbst wenn wir uns jetzt alle darauf einigen könnten, in diesem Raum Kunstwerk oder künstlerische Aktion XY ist super. Was passiert dann? Und genau an der Stelle, glaube ich, wäre jetzt ein Vorschlag von mir, könnten wir nochmal versuchen, diese Konfrontation, die ja offenbar keine wirkliche ist, zwischen Hochkultur oder dem Bereich der Kunst innerhalb des abgezirkelten Bezirks Hochkultur zu konfrontieren mit einer wie auch immer gearteten Alltagskultur, die wir ja immer haben. Also du hast am Anfang deines Vortrags gesagt, du willst gerne dabei bleiben, die Notwendigkeit der Trennung zwischen Kunst und Leben. So, das ist sozusagen das Maximalste, um wegzugehen vom Avantgarde-Programm. Ja? Also, gleichzeitig sagst du aber, hast du mehrfach gesagt, dass es um Gestaltung, und zwar ruhig ja in so einem emphatischen Sinne eines Begriffs von Design zum Beispiel, um Gestaltung des Lebens geht. Und wenn ich jetzt das, was ihr gesagt habt und vor allem Kerstin in ihren Ausführungen zum Realismus gesagt hat, nochmal dazu nehme, dann ist das ja nicht eine Entscheidung, die wir treffen können, sondern das, was du eingefügt hast, ist, wir leben einfach in der Situation, wo wir permanent längst damit umgehen, dass wir sozusagen in einer völlig gestalteten, im Sinne von kommodifizierten, also zur Ware gewordenen Wirklichkeit uns bewegen, sei es in der Hochkultur oder in der Subkultur. Also gegen wen der Mann vielleicht auch Kunst? Also wer wird dann in Kultur, wer wird dann deswegen von Depression durch Kultur betroffen? Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass die meisten von uns, die hier sitzen und darüber diskutieren, das nicht in dem Maße erfahren, wie das vielen Menschen heute, also wie es mir vorkommt, auch in zunehmendem Maße wie Kultur widerfährt, die halt natürlich eine super krasse Industrie, die auch noch gesellschaftspolitischen Absichten, also nicht nur der politischen Klasse, die das mit aufsaugt und das auf Millionen von Menschen runterdrückt. Und das kommt ja eigentlich gar nicht so vor. Und dass da irgendwie auch gesagt werden muss, wie kann man denn dieser Depression durch Kunst entgegenwirken? Nicht nur, wie schaffen wir eine beste Kunst, sondern wie können wir uns halt auch an solche Menschen wenden, die wirklich unter solch einer Kultur leiden. Ich glaube, die meisten Menschen, die hier gerade diskutieren, erfahren das halt nicht in dem Maß. Wir können uns halt nicht dazu ausleben, dass wir gut rein schaffen, aber ich glaube nicht, dass wir halt dermaßen aus unserem Selbstbewusstsein da runtergeknebelt werden, sind auch viele Menschen in der Gesellschaft. Das würde ich dann noch als Erweiterung zu dem, was du jetzt eigentlich gesagt hast. Okay. Da gab es, glaube ich, noch zwei. weil ich denke, dass nicht das Spannende ist, gegen wen man Kunst macht, sondern für wen man Kunst macht. Wenn man mit seiner Kunst ansprechen, für wen macht man Kunst? Also immer eine ganz spannende Frage auch. Man kann sich immer überlegen, wie man Kunst macht, ob es die Form und die Inhalte drin ist oder nicht, aber für wen macht man Kunst? Was man mit seiner Kunst erreicht, das ist die Frage. Und Mann sind Künstlerinnen und Künstler? Was ich meine ist, sprichst du damit als Frage die Künstler an oder allgemein auch die Beschäftigung mit Kunst? Beides. Okay. Da war noch eine. Ja, ich wollte nochmal zu dieser Annahme zurückkommen, dass Hochkultur keine Kritik enthalten könnte. Oder eigentlich dadurch, dass Kunstwerke zur Hochkultur gebracht werden. Wenn hier sich dargestellt, als wären die ja kritikunfähig. Und das würde ich stark hinterfragen, weil Kanonisierung geschieht ja auch im Nachhinein. Und Künstler, die vielleicht heute in dieser Kunstkanonisierung oder in anderen kamen vom Netz, also die hatten ja nicht die Intention, da instrumentalisiert zu werden. Und warum muss denn Kultur, die einer großen Menge an Menschen zugänglich gemacht wird, inhaltlich schlecht sein? Also das würde ich stark bezweifeln. Also abgesehen davon, dass schon eine Ungerechtigkeit besteht, wenn jetzt ein Künstler mehr subventioniert wird als ein anderer. Das ist natürlich schon eine Fokussierung auf Inhalte, die durch den Künstler gemacht wird. Aber ich würde mich doch stark dagegen sträuben, zu sagen, die Kunst, die populär ist oder die verbreitet wird, ist weniger kritikfähig als solche, die es nicht. Realismus ist nun echt so voll durchkanonisiert, stalinistisch und bürgerlich, eins wie das andere. Und ich meine, das ist ja, um jetzt nochmal so eine kritische Theorie-Heini auf die Bühne zu bringen, Benjamin, war schon mal, aber bei Benjamin geht es ja gerade irgendwie um sowas wie ein solidarisches Verhältnis zur Geschichte. Und zwar ein solidarisches Verhältnis der Geschichte eben, dass man Dinge aus dem Herrschaftskontext herauslöst, um sie für einen anderen Kontext gebräuchlich zu machen. Also es geht nicht darum, dass Sachen irgendwie aufgefressen, verschluckt und ausgeschieden werden und dann kann man sich das nie wieder angucken, sondern eher um die Frage, wie sich denn rekonstruieren lässt, was die Geschichte der Kämpfe ist, um es jetzt mal so ganz, ganz klassisch auszudrücken. Bei euch im Einladungstext kam ja auch Ästhetik immer wieder als Begriff vor. Und ich würde wirklich sehr dafür eintreten, dass es gibt so ein schönes Buch, das kam irgendwie ein Jahr nach Adornos ästhetischer Theorie raus, nämlich von Otto Karl Werkmeister, Das Ende der Ästhetik. Und ich bin wirklich sehr für ein Ende der Ästhetik. Weil Ästhetik als philosophische Richtung, gerade in der Gegenwart und da Rancière mal ganz zuvorderst, sozusagen Emanzipation 2.0 aufruft und sagt, hey, Emanzipation ist doch für alle und wir müssen uns nur noch mal Schiller angucken, dann sehen wir alle, wie wir so frei denken können. Und da, was da passiert ist, der kümmert sich eben nicht mehr um Hochkultur getrennt von Massenkultur, weil der auch gar nicht trennt, was die Produktionswege in beiden unterschiedlichen Regionen sieht, sondern die einzige Verbindung, die der dazwischen aufmacht, ist, dass er Kunst einfach nur als Bild, als Ästhetik wahrnimmt und diese Ästhetik wird dann auf den Alltagsbereich ausgedehnt, was dann eher bedeutet, dass man über alles auf einmal redet, als wenn es Hochkultur wäre, also alles ästhetisiert und alles nur noch als ästhetische Frage behandelt, während ich wirklich Ästhetik als philosophische Richtung an und für sich für ein modernistisches Projekt halte, das man sehr hart kritisieren sollte. Noch eine kurze Bemerkung zu der Frage, für wen man oder Kunst macht. Aus meiner Position im besten Falle macht man es eben mit jemandem. Also gar nicht zum Beispiel die Aufhebung von Publikum und Macherinnen, soweit es geht. Oder tendenziell finde ich interessant. Und ich finde auch, ist eben dann Rockkonzert oder Tokotronic heute Abend ist halt dann quasi eher für mich ein Modell als die Frage, ich mache jetzt irgendwas, schreibe ein Gedicht und gebe das jemandem und versuche da irgendwas zu erzeugen und zum Beispiel einen Film zu machen, ist enorm ein Prozess, wo auf ganz, ganz vielen Ebenen Leute das mitmachen und mitgestalten und zu diesem Machen gehört auch die Frage, ob Leute sich den Film mit angucken oder nicht. Also da gehört ganz, ganz viele Ebenen dazu. Das ist noch dazu. Ich habe noch eine Bemerkung zu Ästhetik oder beziehungsweise diese Kritik an jetzt wofür raus hergenommen wurde, dass man nicht trennt, eben bei allem so tut, als wäre es Hochkultur. Das finde ich nicht. Also so ein Beispiel bei Rancière ist eben Flaubert, also realistischer Roman. Das Argument ist dann ein anderes, finde ich. Das Argument ist eben, dass darin so ein Beispiel gegeben wird, was jetzt dann offenbar viele teilen. Also da wäre dann sowas wie Popularität eines Romans oder Wirkung ja durchaus ein Moment seines ästhetischen Gehaltes. Einfach ein anderes Verhältnis hat zu den Gegenständen. Da ist eben weniger Hierarchie drin in einem realistischen Roman. Da sind irgendwie alle Gegenstände der sind bürgerlicher und nicht bürgerlicher Welt irgendwie angenähert. Und das finde ich erstmal interessant. Das hat für mich gar nichts hochhebend in Status eines Kunstwerks erheben. Und ich finde es interessant, dass es eben dann andere Bereiche da auch reinfallen, dass man diese Trennung da nicht so macht. Mir fällt da auch da Kritik zu ein. Also nämlich die Frage, wie bestimmt man denn eigentlich diese Wirkung? Also wenn man sagt, man hat jetzt in dem Roman wird jetzt plötzlich alles sehr demokratisch oder gleich plötzlich behandelt, was in den Romanen vorher eben viel stärker getrennt wurde oder so. Also ich finde das jetzt nicht unproblematisch oder die Lösung für alle möglichen Sachen, aber diesen Vorwurf, den du ihm machst, dass es irgendwie plötzlich eben alles gleich ist, das finde ich eher ein Vorteil. Also das finde ich entspricht auch viel eher dem Umgang mit dem, was formerly known as art irgendwie eher anders begriffen werden könnte. Ja, vielleicht anschließend an diese Produktionsideen, also für wen produziert man, würde ich da auch mein Sofa mit Stefan teilen. Also ich finde das ganz, ganz vernünftig und den realen Produktionsbedingungen der Kunst heute angemessen, dass man halt zusammen Sachen entwickelt, das findet immer statt, ja, auch, ich meine, es ist eine total künstliche Konstruktion, ja, also als ob der Künstler allein im Atelier sitzen würde und sich da irgendwas Geniales ausdenkt und dann ist es halt da, ja, und dann, sondern das ist ja eigentlich ein ideologisches Argument, was versucht im Prinzip das genau so zu konstruieren, als ob es gar keinen sozialen Zusammenhang eigentlich künstlerischer Produktion gäbe, ja, und insofern, aber gleichzeitig würde ich sozusagen dieses defätistische Argument oder Statement doch, da möchte ich nicht drauf verzichten, dass ich natürlich auch als Künstler für mich alleine produziere, ja, und als vielleicht aus dem Bedürfnis heraus mich auszudrücken, ja, und das Subjektive ist das Objektive, sagen wir mal so, mit Adorno wieder, ja, da kommt dann am Ende auch Gesellschaft raus und vielleicht auch Gesellschaftskritik. Aber sage mal, auf die wenn du jetzt sagst als Künstler, ja. Ja, auf die Frage, für wen machst du das, antwortest du was? Für mich natürlich und ich arbeite auf keinen Fall natürlich für die Gesellschaft, schon gar nicht für das nationale Kollektiv, also absolut d'accord, ja, die Frage ist dann tatsächlich, vielleicht arbeite ich auch für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, also ich begreife das schon auch als einen Prozess und ich finde das einen emanzipatorischen Moment, also mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, vielleicht auch nicht Künstlern, sondern Theoretikern, Theoretikerinnen und anderen Leuten, die das interessiert, ja, was man macht, mit denen zusammen in einem Produktionszusammenhang zu stehen. Ja. Wenn du sagst, dass du die Kunst machst für dich oder für die Menschen, die zusammen für Kunst produzieren, dann stellt sich mir die Frage, sofern du den Anspruch hast, mit Kunst die Konzentration zu betreiben, ob nicht die Rezeption für diese Frage völlig egal ist. Weil diese Emanzipation dann ja nur in dem Zusammenhang stattfindet, auf den die Kunst gerichtet ist, nämlich dich und die anderen produzierenden Menschen. Ja, aber das Kunstwerk hat ja vielleicht auch eine, also man äußert sich damit ja, also das formuliert ja auch vielleicht einen Standpunkt, ja, also ich glaube ja nicht, also ich habe ja, glaube ich, auch klar gemacht, dass ich für das Thematisieren von Widersprüchen in der künstlerischen Arbeit wie in der theoretischen Arbeit irgendwie bin, ja, und in dem Versuch, also Sachen zu thematisieren, zu schauen, dass man dort irgendwas herausbekommt, ja, also das ist doch ich verstehe sozusagen die Frage nicht, also sozusagen so absichtsvoll in die Produktion von Kunst zu gehen, jetzt müssen wir mal was dazu machen oder sowas und damit das und das wieder Thema wird, sondern Ja, ich weiß nicht, es ist mir ein gutes Stück zu strategisch gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich finde auch, dass die Rezeption eine ganz starke Produktion ist. Und das, finde ich, merkt man oft nicht so, weil das ist halt mal alles eher so eingespielt. Aber zum Beispiel, wenn man im Film guckt, ist es wahnsinnig spürbar, dass die Film, wo man ins Kino kommt, oder selbst wenn es viel kleiner ist oder so, muss wahnsinnig stark gemacht werden. Und ich finde, das gilt auch für die Kunst. Wenn jetzt in Berlin zum Beispiel in der Nationalgalerie gerade dieser Tage Thomas Demand jetzt irgendwie da gemacht wird, als so großer deutscher Künstler, wo auch übrigens auch, glaube ich, sogar Rancière auftritt, also alle möglichen, wo ich auch gerne ein bisschen getrennter hätte, aber so ist es halt. Und ich finde es jetzt schwachsinnig, aber das ist gar nicht der Punkt. Es gibt auch andere Sachen, die schwachsinnig sind oder auch wenn es gut, wenn es mir jetzt gefallen würde, auch nochmal zu der Frage jetzt vorhin, es kann auch kritische Kunst sein, eben, oder was ich mit Wolfgang Timmermans meine. Wenn das ja so gemacht wird als ein großes gesellschaftliches und dadurch auch natürlich Berliner in diesem Fall dann Event, ist das eine Produktion, die gehört für mich zum Machen der Bilder auch dazu. Die ist nur an einem anderen Zeitpunkt oder so. Und sie wirkt sich dann aus in die nächsten Bilder und wirkt sich aber die Art, wie die Bilder angeguckt werden. Und da würde ich dann sagen, zum Beispiel diese Produktion muss ich dann gar nicht trennen. Also ich fände es total interessant, wenn man versuchen würde, auch auf so einem größeren Level eine Produktionsweise der Rezeption zu erfinden, die interessanter wäre, die meinetwegen auch eher auf einem ähnlichen Level liegt, wie vielleicht die Arbeiten sind oder so, wenn man sie interessant findet, wenn sich damit irgendwie was verbindet, was interessant ist. Und es wird weitestgehend gar nicht gemacht oder so, das ist sehr, sehr wenig. Also da wäre jetzt für mich zum Beispiel eher im Umgang mit dem, was man zum Teil Kunst nennen mag oder auch nicht, eine andere Art von Weiterentwicklung, also Verkettungen damit herzustellen, andere Art von sich das anzuschauen, andere Art von, das fängt schon bei der Eröffnungskultur an oder so. Und das ist irgendwie ein Weg, der gesellschaftlich irgendwie da doch ziemlich verstellt ist. Also ich persönlich hätte noch das Interesse, etwas mehr zu verhandeln, den Bereich, der jetzt eben in dem einen Beitrag auch nochmal kam, mit einem ganz anderen Aspekt, der meines Erachtens gar nicht so auf dem Podium formuliert war, nämlich mit der Formulierung, das, was vielen Menschen zugänglich ist, muss ja gar nicht schlecht sein. Also auch da glaube ich, dass das niemand so vertreten würde. Gleichwohl steckt ja da auch nochmal ein Argument drin, was in anderer Weise in diese ganze Debatte querschießt, nämlich das Argument Demokratisierung. Also das heißt, das, was jetzt skizziert wurde als Kultur nach 45, respektive Popkultur, wird ja von unterschiedlicher Seite gerne verteidigt, eben unter dem Begriff Demokratisierung. Alle können irgendwie daran teilnehmen und ob da jetzt irgendjemand ästhetische Erfahrung macht oder nicht, das ist erstmal zweitrangig, sondern im Prinzip steht es jedem zu. Ja, also das hat sich auch tatsächlich geändert, also selbst in solchen Margen, wie heute Museen besucht werden oder sogar diese Veranstaltung, das hätte es vor zur Hochzeit der Hochkultur im 19. Jahrhundert in der Form jedenfalls nicht gegeben. Ich finde das deshalb eine interessante Bemerkung, weil die nochmal dieser Frage nach einer kulturellen Alltagspraxis eine andere Dimension gibt, nämlich dann nochmal nicht die Trennung macht zwischen sozusagen linker Alltagskultur und Interventionsmöglichkeiten in Hochkultur, sondern innerhalb der linken Alltagskultur nochmal die Trennung macht, die wir jetzt gar nicht diskutiert haben, zwischen Subkultur oder subkultureller Praxis und ebenso landläufiger, wie auch immer, Kulturindustrie, Mainstream, Massenkulturpraxis. Und ich weiß nicht, ob da Bedarf besteht, gleichwohl, das wäre jetzt von mir aus so ein Angebot, vielleicht nochmal als Reminiszenz eben an die Flora, weil es hier eben in den letzten 20 Jahren genau diese Diskussion ja auch gegeben hat und wir haben es am Anfang so ein bisschen angesprochen, du hast es ja sehr polemisch gemacht. Was? Mein Sparbeitrag. Also dass man sich ja früher, was heißt früher, also paradoxerweise immer in der Defensive bewegt hat, was eine kulturelle eigene Praxis angeht und aus dieser defensiven Position denn auch nicht mehr bei herausgekommen ist, wie man das dann immer auch einschätzen mag, zunächst so etwas wie ein Andocken an Punk- und Hardcore-Tradition und dann Mitte der 90er Jahre ein Andocken an Hip-Hop und Techno- und Elektro-Geschichten und Tanzveranstaltungen. Das hat jetzt nur mittelbar was zu tun mit der Frage von zum Beispiel Realismus oder Rancière und dergleichen, aber gleichzeitig ist genau das, dass es nur mittelbar damit zu tun hat, ja Teil des Problems. Also weil das ja auch mit zu dem gehört, wie wir, ich sage das jetzt mal so doof kollektivierend, ich meine das nicht so, wir als Linke uns irgendwie zur Kunst verhalten. Ich probiere mal, das irgendwie aus meiner Perspektive so weiterzubringen, indem ich was von Stefan, was er vorhin gesagt hat, aufgreife und wahrscheinlich wieder missverstehe in so einer Art von, dass man das alles verflüssigen muss oder so irgendwie nicht ganz so kategorial auffassen muss. Ist das richtig? Stimmt. Entschuldigung, wenn ich dich heute ständig missverstehe. Aber dann finde ich, dass es gerade in der Frage so, wer ist eigentlich der Adressat oder die Adressatin meiner künstlerischen Arbeit, tatsächlich in der Praxis eine reale, wenn nicht gar totale Verflüssigung gegeben hat und dass sich da mittlerweile zumindest so aus, wenn ich so meine eigene Praxis angucke oder die Praxis von Menschen, mit denen ich zusammen arbeite oder organisiert bin, dass da ganz oft das vorkommt, dass Leute an einem Tag daran arbeiten, eine Antifa-Plakat sozusagen zu designen und am nächsten Tag in der einer bürgerlichen Institution, die sich im Rahmen des New Institutionalism für besonders links hält, ein Foto zu veröffentlichen. Da denke ich, kann man schon weiterdenken, vor allem auch andersrum im Sinn von, wir hatten Wolfgang Tillmanns vorher, eine der erstaunlichen Tatsachen seiner Produktion ist ja, dass es wirklich für ganz viele Leute funktioniert, diese Bilder, die er macht, die wirklich für Kirchentagsbesucher sowie für Hardcore-Schwule funktionieren. Und man kann sich ja schon fragen, woran liegt das? Oder woran liegt das, dass es mittlerweile eine kulturelle Produktion gibt, die sich sowohl in der radikalen Linken als auch in der bürgerlichen Institution verortet und daran Adressaten hat? Soweit einfach nur das voranzubringen als offene Frage, woran liegt das? Oder da würde ich am ehesten Verflüssigungen sehen, eher als in der Einstellung meiner Sprache zum Beispiel zu einer negativen Verallgemeinerung, dass es alle schön finden, alle verstehen und alle irgendwie da die kommende Gemeinschaft sehen. Da würde ich dann zum Beispiel sagen, das ist eine bestimmte Haltung gegenüber dem Adressaten oder der Adressatin, wo ich mir vorstelle, dass wenn ich gegen Deutschland gehe, sozusagen, was einfach ein total abstrakter und riesengroßer Machtkomplex ist, dass ich dann schon auch irgendwie meine Sprache dem anpasse und nicht sage so, Deutschland, ich finde es jetzt nicht so schön, was du irgendwie gemacht hast, so in den letzten 15 Jahren. So. Ist ja auch ein schönes Schlusswort, ne? Wenn man weitgehend alles geklärt.